Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 7 bis 8. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter, widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht eure Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Gott segne dieses Wort. Vorteil in Bescheidenheit. In diesem Bibeltext hier, Bibelversen aus dem Jakobusbrief im 4. Kapitel, lernen wir über den Vorteil in Bescheidenheit. Und Bescheidenheit ist das, worauf es ankommt, wie wir auch hier sehen, dass Bescheidenheit uns hilft, also ein Vorteil ist, wie es steht, dass wir eben Jakobus folgen in seiner Mahnung, Ermutigung, uns dem Willen Gottes unterzuordnen. Ja? Mit Bescheidenheit fängt alles an. Und ein Vorteil ist, wie es auch heißt, dass wir, wo es heißt, dem Teufel zu widerstehen, und er wird uns verlassen. Das können wir in eigener Kraft nicht tun. Der Satan ist noch aktiv in den Herzen der Menschen wichtig ist zu verstehen, dass das nur Jesus Christus tun kann und also dem Teufel widerstehen kann. Und das ist uns gegeben durch den Heiligen Geist, der uns in unseren Herzen spricht und uns hilft, wir, die wir als reuige Sünder in Jesus Christus wachsen. Das ist also ein weiterer Vorteil der Bescheidenheit, dass wir dann eben nicht nur, dass der Heilige Geist uns hilft, wahrzunehmen, wenn denn nun hier etwas aus dem Bösen, etwas Böse ist, also dem Teufel dienlich ist, zum Beispiel, und wir aber verstehen, dass Gott uns nicht alleine lässt, wir, die wir Jesus Christus folgen. Geht dazu nochmal rein, auch in den Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10 bis 20. Schaut mal, was Paulus uns da schreibt, wie der Teufel in den Herzen der Menschen wirkt. Also es ist der Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10 bis 20, ganz wichtig. Und das ist eben auch eine Einladung für uns in Bescheidenheit zu Jesus Christus zu kommen. Lest mal auch nochmal hier den Jakobusbrief durch. Den ganzen Jakobusbrief, alle Kapitel, Kapitel 1 bis 5. Los geht's. Da sind so viele praktische Hinweise da. Der Jakobusbrief ist ein Beispiel von vielen, wo wir viele, viele Möglichkeiten haben, Bescheidenheit auszuüben und verstehen, warum Bescheidenheit wichtig ist. Also wenn wir nochmal im 4. Kapitel in Vers 6 gehen, in den Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 6, da heißt es, weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer. Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Gott segne dieses Wort. Den Demütigen aber schenkt er Gnade. Menschen, die bescheiden sind, als reuige Sünder zu Jesus Christus kommen, mit offenen Herzen, in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus, so können wir dieses Versprechen selber wahrnehmen als Christen, wir, die wir Christus folgen. Ich lese es noch einmal durch. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Gott segne dieses Wort. Also Bescheidenheit, dass wir auch Gottes Gnade erfahren, ist auch ein weiterer Vorteil, bescheiden zu sein. Und auch zu verstehen, dass Jesus Christus auch überhaupt das beste Beispiel ist für uns, als Gott im Fleische gekommen ist, als Schöpfer des Universums, der Schöpfer von allem und vor allem von uns Menschen erschaffen hat, selber als Gott im Fleische gekommen ist und dann in Bescheidenheit, als Gott im Fleische sich hat hinrichten lassen, sich kreuzigen lassen am Kreuz. Er hätte selber, wie gesagt, wie er auch selber sagte, Legionen, viele Engel, die hätte er rufen können, die ihn beschützt hätten können, hat das aber nicht getan. Er war bescheiden genug und liebt uns auch alle Menschen genug, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, für unsere Sünden. Und das ist eben auch unsere Einladung, Jesus Christus zu folgen in seiner Bescheidenheit und auch Ehrfurcht haben, zu haben vor ihm und vor allem vor seinem Wort, der Bibel. Da hat er sich uns offenbart und dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen können, als Jesus Christus, als unseren Erlöser. Lieber Jesus, wir danken dir hier für diese Beispiele, die Vorteile in Bescheidenheit aus dem Jakobusbrief und wir beten, dass du uns stärkst und hilfst, bescheidener zu sein. Wir können das in eigener Kraft nicht tun, das können wir nur durch den Heiligen Geist, der unseren Herzen wirkt, tun. Und wir beten, dass du uns hilfst, uns vom Stolz abzuwenden. Wir können zu stolz sein, aber wir können nie bescheiden genug sein. Und darauf kommt es an. Wir danken dir, Herr Jesus, beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.